und in die Wohnung des Direktors gelangt. Auch ein Grieche und eine einflussreiche Persönlichkeit. Er stellt sich uns vollkommen zur Verfügung. Am 26. August geht der kleine Küstendampfer der Fabrik mit einer Warenladung nach Beirut ab. Du wirst eine eigene Kabine haben, Juliette. Wenn wir in Beirut sind, hast du das Spiel gewonnen. Alles Weitere ist eine Geldfrage. Und Geld hast du ja. Und Gabriel und Stefan? Gabriel und Stefan. Sie sind weithin erkennbar Armenier. Ich habe den Direktor auch ihretwegen gefragt. Er lehnt es ab, für einen Armenier irgendetwas zu tun. Da er mit der türkischen Regierung sehr gut steht, darf er sich in dieser Sache nicht exponieren. Und ich soll mir helfen lassen von dir. Gabriel selbst wollte dich doch fortschicken. Bitte erinnere dich nur. Juliette. Und er hat mich wegen meines amerikanischen Passes gebeten, euch zu begleiten. Ja, er wollte mich und Stefan retten. Und ich habe ihm das angetan. Und ich belüge ihn. Du sollst ihn ja gar nicht belügen, Juliette. Ich bin der Letzte, der das von dir verlangt. Im Gegenteil. Du sollst ihm die ganze Wahrheit sagen, am besten noch heute. Was, ich soll ihn ermorden? Das Schicksal von 5000 Menschen liegt auf ihm. Und in dieser Zeit soll ich ihn ermorden? Diese großen Worte verdrehen alles. Manchmal müssen wir uns zwischen unserem eigenen Leben und dem unserer sogenannten Nächsten entscheiden. Ist Gabriel Bagradian überhaupt noch dein Nächster? Und wirst du ihn wirklich damit ermorden, dass du dich rettest, Juliette? Du bist so ordentlich, Gunzak. Sei nicht so entsetzlich klar und ordentlich! Ich halte das nicht aus! Du hast noch Zeit, Juliette, dich zu entscheiden. 7 lange Tage. Wie ist der wahre Stand unserer Verteidigung, Gabriel Bagradian? Wie lange werden wir uns im äußersten Falle gegen die Türken halten können? Ich bin fest davon überzeugt, dass es mit uns verzweifelt steht. Wir haben bisher 2 schwere Angriffe blutig abgeschlagen. Das ottomanische Militär darf diese furchtbare Belehrung nicht auf dieselbe leichtfertige Weise beantworten wie bisher. Der 3. Angriff wird sich mit den vorhergehenden nicht im Entferntesten vergleichen lassen. Aber vielleicht ist es nicht ganz und gar unmöglich, dass wir mit Gottes Hilfe noch einen Angriff abschlagen. Ich stelle daher folgenden Antrag. So unsinnig auch jeder Traum der Rettung scheint, der Führungsrat darf nichts unversucht lassen. Das Meer sieht so fürchterlich leer aus, als wäre die Schifffahrt bis heute noch nicht erfunden. Und doch, vielleicht liegt ein Torpedoboot der Alliierten vor der Rede von Alexandrette. Es ist unsere Pflicht, diese Möglichkeit anzunehmen. Es ist unsere Pflicht, sie nicht ungenützt vorübergehen zu lassen. Und wie steht es mit dem amerikanischen Generalkonsul in Aleppo, Mr. Jackson? Weiß er von den Christenkämpfen und der Not auf dem Musadag? Es ist unsere Pflicht, ihn aufzuklären und von der amerikanischen Regierung Schutz zu fordern. Und wie? Wir sollten 2 Gruppen von Booten entsenden. Nach Alexandrette die besten Schwimmer, nach Aleppo die besten Läufer. Die Aleppo-Läufer haben eine Wegstrecke von 85 Meilen vor sich, die nur bei Nacht, ohne Benutzung der großen Straße und unter ständiger Todesgefahr zurückgelegt werden kann. Gelingt es aber diesen Kurieren, das Haus von Mr. Jackson zu erreichen, so sind sie in Sicherheit. Alarm! Und wir... Die Türken kommen! Jeder Soldat, der während des nächsten Aufstiegs umkehrt und vor dem Armenierpakt davonläuft, wird unbarmherzig niedergemacht. Die Angst vor dem Befehl des Yüzbaschir tat bei den türkischen Kompanien ihre Wirkung. 3 Zügen gelang es, unter dem grausamen Feuer der Verteidiger auf den Höhen Fuß zu fassen und sich notdürftig mit dem Infanteriespaten einzugraben. Sarkis Kilikian hatte sich während des Tages als Abschnittskommandant über der Steineichenschlucht hervorragend gehalten und 5 Angriffe abgeschlagen. Das Geschehnis der nächsten Minuten gehört zu jenen Rätseln, die sich wahrheitsgemäß durch nichts erklären und ergründen lassen. Als am späten Nachmittag aus dem Wald erst einzelne Infanteristen hervorzögerten, denen allmählich ganze Schwärme folgten, stieg Kilikian mit nachdenklicher Langsamkeit aus dem Graben, statt das Zielaviso zu geben. Diese Bewegung pflanzte sich wie ein Befehl unter den Zehnerschaften fort. Die Türken stutzten, warfen sich nieder, erwarteten einen wütenden Gegenangriff. Doch Sarkis Kilikian stand ruhig vor dem Mittelgraben, ohne ein Befehlswort zu rufen, ohne ein Zeichen zu geben. Ehe die unglücklichen Verteidiger noch zur Besinnung kommen konnten, knatterte aus 300 Mausergewehren ein grauenhaftes Schnellfeuer gegen die erstarrten Zielpuppen. Als Sarkis Kilikian dann die Hand erhob und seinen Kämpfern irgendetwas zuschrie, wurde er schon von der allgemeinen Flucht des Besatzungsrestes mitgerissen und die türkische Infanterie besetzte mit unbeschreiblichem Gröhlen die verlassenen Gräben. In diesem Unglück kam den Armeniersöhnen die Nacht zur Hilfe. Der Yüzbasche konnte es nicht mehr wagen, noch einen, und zwar den entscheidenden Stoß zu führen. Die ganze Streitmacht bezog daraufhin auf der breiten Sohle der Steineichenschlucht das Nachtlager, um in der ersten Morgenfrühe bereit zu sein, aus dem eroberten Graben heraus wie ein mächtiger Balken das letzte unbedeutende Hindernis zu durchstoßen. Wir haben nur eine Nacht vor uns. Das heißt, 8 Stunden Finsternis. Akradian Effendi, müssen wir diese 8 kurzen Stunden nicht ausnutzen? Wir werden diese Nacht benutzen, Ter Haigasun. Nur ein gewaltiger Überfall auf das türkische Nachtlager kann den Untergang abwenden. Doch um den Überfall zu vollbringen, reichen die erschöpften Kämpfer dieses Bluttages nicht. Das ganze Volk, Frauen, Kinder, müssen in irgendeiner Weise teilnehmen und mit der körperlichen Wucht von Tausenden dem Mahnstreich Nachdruck verleihen. Wie trocken alles ist. Westwind. Meerwind, der die Zweige talabwärts schüttelt. Alle Petroleumfässer, die sich auf dem Damlacek befinden, sollen auf den Altarplatz gebracht werden. Und ebenso alles, was bei den erloschenen Feuerstellen an Ästen, Prügeln und Knütteln aufgestapelt liegt. Zuerst werden die Buben, dann die alten Leute, die Frauen und Kinder bis hinab zu 9 Jahren einen der Äste bis zur Mitte der Petroleumfässer tauchen und quirlen. Währenddessen werde ich mit 500 Männern die Steineichenschlucht einkreisen. Noch immer drängten sich die Leute um die Fässer, als schon der lange Signalpfiff aufgellte und das Überfallsfeuer auf die von den Türken eroberten Gräben einblitzte. Hundertfach antwortete sogleich das hohle Gepolter aus der Schlucht und ein unaufhörlicher, schlaftrunkener Schreckensschrei mischte sich darein. Der Graben war wieder in den Händen der Verteidiger, die ihn bei der Verfolgung des Feindes bergabwärts überrannten. Damit war auch das Signal für die Stadtmulde gegeben. Ein Feuerzeug flammte auf. Eine der petroleumgetränkten Fackeln begann knisternd zu brennen und innerhalb der nächsten Minuten entzündeten sich an der ersten Tausende von anderen Fackeln. Der Eindruck einer unfasslichen Überzahl ging von ihr aus, als habe sich die gesamte armenische Nation zu dieser Stunde und an diesem Ort vereinigt, alle Verschickungstransporte des Reiches, um das ungeheure Grauen an einem Häuflein des Staatsvolkes mit Kugeln und Feuerbränden zu rächen. Die kleinen türkischen Besatzungen, die vor den Verteidigungsabschnitten lagerten, rasten den Berg hinunter. Kein Offizier konnte sie aufhalten. Ein erwachsener Armenier hat weit weniger Möglichkeiten, die Hauptstadt des Vilayets lebendig zu erreichen, als ein Knabe, der sich schon durch seine Kleidung von den muselmanischen Knaben kaum unterscheidet und auch sonst überall leichter durchzuschlüpfen versteht. Also wird Halk diese Aufgabe übernehmen. Für den 25. Tag des August und den 26. des Lagers war ein öffentliches Ereignis von großer Bedeutung angesetzt. Die feierliche Wahl der Schwimmer und Läufer die unverzüglich nach Alexandrette und Aleppo abgehen sollten. Was die Auswahl der Schwimmer betraf, war der Entscheid eine Selbstverständlichkeit. In dem küstennahen Dorf Vakef gab es zwei berühmte Schwimmer und Taucher. Ter Haigerson überreichte ihnen die Ledergürtel mit dem eingenähten Hilferuf an den Kommandanten eines Kriegsschiffes. Die Frage des Aleppo-Läufers brauchte zu ihrer Lösung schon einige Minuten länger. Etwa 20 junge Leute warteten als Freiwillige auf die Entscheidung des Führerrats. 5 Halbwüchsige waren darunter. Mit Schreck und Zorn im Herzen bemerkte Gabriel neben Heik auch seinen Sohn Stefan. Warum denn nur Heik? Ich will auch nach Aleppo. Warum Heik und nicht ich, Papa? Ich werde nach Aleppo gehen. Weisen Sie Ihren Sohn zurecht, Gabriel Bagradian. Der Führerrat hat den Befehl gegeben, dass nur einer nach Aleppo geht. Du als großer und kluger Mensch musst es ja wissen, was für uns alle ein Befehl des Führerrats bedeutet. Widerspruchslosen Gehorsam. Nicht wahr? Heik ist nur um 3 Monate älter als ich. Und er spricht nicht einmal Französisch. Mr. Jackson wird ihn nicht verstehen. Und was Heik kann, das kann ich auch. Was kannst du? Nichts kannst du. Ein verweichlichter Europäer, ein verzogenes Großstadtkind bist du. Dich fängt man wie eine blinde Katze. Fort mit dir jetzt. Geh zu deiner Mutter. Hier will ich dich nicht länger sehen. Diese Worte einer harten Züchtigung trafen Stefan an der verwundbarsten Stelle. Vergeblich getan war das Heldenstück mit den Geschützen, das ihm beinahe den Ehrentitel Eleon eingetragen hätte. Blitzhaft lernte Stefan verstehen, dass keine Tat für die Ewigkeit getan ist, dass in allem Ruhm rachsüchtige Untreue steckt und dass man immer wieder von vorne anfangen muss. Du hast wieder nicht mit ihm gesprochen. Das hilft alles nichts, Juliette. In dieser Nacht müssen wir fort. Ich bin nicht mehr, was ich war. Ich bin schon tot. Ich werde mit dir gehen. Heute Nacht. Du musst dich jetzt zusammennehmen, Juliette. Es geht nicht anders. Gabriel Bagradian muss in irgendeiner Form unterrichtet werden. Ich sage gar nicht, dass du große Konfessionen machen sollst. Die Gelegenheit ist da und kommt nicht wieder. Das erklärt alles. Du darfst nicht einfach verschwinden. Ganz abgesehen davon, dass es eine unmögliche Gemeinheit wäre. Wie willst du denn leben? Hast du es dir schon überlegt? Wie willst du denn leben? Wie will ich denn leben in Beirut? Und wozu? Nimm es nicht so schwer, Juliette. Sieh doch nur deine Rettung im Ganzen. Wenn du es willst, werde ich bei dir sein. Wenn du es nicht willst, nicht. Ich werde bei dir sein. Wirst du bei mir sein? Bist du jetzt bei mir? Hör gut zu, Juliette. Ich werde heute Nacht hier auf dich warten. Doch du musst um 10 Uhr bereit sein. Solltest du mich vorher brauchen, sollte Bagradian mit mir sprechen wollen, ich nehme das an. So schicke jemanden um mich. Ich werde dir helfen. Heute Nacht um 10. Und du? Wie lange wirst du bei mir sein? Juliette. Ich hasse Worte wie immer und ewig. Nein, sag nicht immer und ewig. Denk an den Augenblick. Es gibt nur den Augenblick. Juliette. Gabriel Bagradian. Gabriel kam noch zurecht, um zu sehen, wie Gonzac Maris aufsprang und mit blitzschneller Gewandtheit seine Person in Ordnung brachte. Juliette aber saß regungslos auf der Erde, mit hängendem Haar und entblößten Schultern, rechts und links die Hände ins Gras gekrampft. Es geschah nichts. Kein Schuss aus Bagradians Armeepistole fiel. Juliette. Gabriel fasste seine kauernde Frau an den Händen und half ihr auf. Juliette versuchte zu gehen, doch ihre Füße gehorchten ihr nicht. Da stützte sie Gabriel Bagradian unter beiden Ellenbogen und führte sie zwischen den Myrtensträuchern hinweg ins Zelt. Das Fieber hatte tagelang in Juliettes Blut geschwelt. In der letzten Stunde aber musste es hochgeschossen sein, wie eine tropische Zauberpflanze. Dieses Leben schien unwiderruflich seinem Ende entgegenzurasen. Stefan. Wo ist Stefan? Stefan soll kommen. Du bist krank, Juliette. Stefan darf nicht zu dir kommen. Es wäre sehr gefährlich für ihn. Stefan. Du musst vernünftig sein. Stefan. Heik! Warte! Ich gehe mit dir. Ich werde mit dir nach Aleppo gehen. Der Führerrat hat mich beauftragt und Teer Haigersun hat mich gesegnet. Du bist nicht beauftragt und gesegnet. Es ist Platz genug für dich und mich. Es geht hier nicht um mich und dich, sondern um den Brief, den ich dem Konsul Jackson überbringen muss. Ich habe den Brief an Konsul Jackson abgeschrieben. Zwei sind besser als einer. Du willst wieder einmal gescheiter sein als alle? Tu, was du willst. Platz ist genug. Du kannst es nicht verhindern, dass ich auch nach Aleppo gehe. Du aber kannst es dadurch verhindern, dass der Brief in Aleppo ankommt. Ich laufe nicht schlechter als du. Also wieder nur Wichtigmacherei. Ich kann nicht zurück! Jesus Christus, ich kann nicht zurück. Du hast recht. Platz ist genug. Niemand kann dich hindern. Hast du Proviant für 5 Tage? So lange dauert der Weg, wenn alles gut geht. Hab ich. Marsch jetzt. Dort müssen wir hin. Belan. Nachdem sie einen Weg von mehr als 6 Stunden zurückgelegt hatten, betraten Stefan und Heik die Ebene. Wider allen Erwartungen zeigte es sich, dass der schluchtenreiche, widerborstige Musa Dag ein weit bequemeres Marschterrain geboten hatte als dieser heimtückisch schwingende, mit grünbraunem Grind bedeckte Plan, der sich El Amk, die Einsenkung, nennt. Es gehörte Heiks ganze Sinnenschärfe und fast unmenschliche Naturvertrautheit dazu, diesen Weg zu wagen. Und überdies noch bei Nacht. Stefan zeigte sich klug genug, in Heiks Fußstapfen zu bleiben. Pass auf! Wo es grün ist, da tritt nicht hin, verstanden? Also ist es wahr? Wir werden unsere Leute nie mehr sehen? Ich werde die Mutter bestimmt wiedersehen. Aber auf den Damlatschek können wir doch nicht wieder zurückkommen. Den Damlatschek haben wir hinter uns. Wenn Christus es will, kommen wir lebendig nach Aleppo. Dort versteckt uns Jackson im Konsulat. So steht es im Brief. Von dir steht aber nichts darin. Jackson wird kabeln. Was? Nach Amerika kabelt man nämlich. Glaubst du, die Amerikaner werden Schiffe schicken, um unsere Leute abzuholen? Ruhe! Schrei doch nicht so! Ein Fuß zuerst! Ein Fuß zuerst rechts! Rechter Fuß! Es geht nicht! Auf den Bauch legen! Nimm das Gürteltuch hier! Knot es um deine Brust! Ui. Eine gute halbe Stunde brauchte es, bis Heik Stefan wie einen Ertrunkenen auf die feste Erde gezogen hatte. Eine weitere halbe Stunde verging, ehe sich Stefan so weit erholt hatte, um von Heik nunmehr an der Hand geführt, auf dem tückischen Boden weiter taumeln zu können. Er war bis zur Brust hinauf mit Schlamm bedeckt, der an der Luft rasch trocknete und unter seiner festen Kruste die Haut der Arme und Beine zusammenzog. Als sie sich gegen Norden wandten, wurde der Boden sicherer. Aus der Ferne kam ein Wehen und Glitzern. Hey, hab keine Angst. Wir bleiben hier so lange, bis du wieder laufen kannst. Der Karasu-Fluss ist nicht mehr fern. Ganz nahe. Ja. Ganz nahe sind sie. Ich meine die Berge. Es geht nicht um mich und dich, sondern um den Brief an Jackson. Du wirst durch mich keine Zeit verlieren. Ich gehe zurück. Morgen. Ja. Es ist das Allerbeste, wenn du zurückgehst. Aber wie? Durch die Sümpfe kannst du allein nicht kommen. Warum denn nicht? Der Weg ist nicht weit. Nein, nein, durch den Sumpf kannst du allein nicht kommen. Es ist besser, du gehst an Antakya vorbei. Das ist viel leichter. Aber auch dort werden sie dich auf den Wegen erwischen. Du sprichst nicht Türkisch. Du kannst nicht beten wie sie und siehst überhaupt so aus, dass sie gleich rasend werden. Ich werde ja nur in der Nacht laufen. Vielleicht erwischen sie mich dann nicht. Ach du. Du Angeber. Lang vor Mitternacht schon rüstete sich Heik zum Aufbruch. Vorher aber packte er Stefan eine seiner Fleischwürste in den Rucksack, füllte Stefans Thermosflasche und säuberte seine Kleider von dem trockenen Schmutz. Ohne ein Wort zu sagen, bekreuzigte er ihm rasch und scheu die Stirn und die Brust. In Zeiten der Todesnot soll jeder Armenier für jeden Armenier ein Priester und Vater sein. Dies hatte Ter Haigasun im Religionsunterricht zu Johonoluk gelehrt, als noch kein Mensch wusste, dass die Zeit der Todesnot schon angebrochen war. Wer bist du? Woher kommst du? Was willst du? Kannst du nicht reden? Bist du stumm? Hm? Bist du beschnitten oder unbeschnitten, Junge? Na schön. Gleich werden wir das wissen. Los! Entkleide den. Du verschlagener Armenierbalk. Stellst dich stumm und taub und bist ein Spion, den die Bergkämpfer ausgesandt haben. Wie heißt du, Junge? Wenn er es nicht sagen will, so werde ich's euch sagen. Es ist der Sohn des Bagradian. Da traf Stefan der erste Messerstich in den Rücken. Er fühlte ihn nicht. Denn sie holten eben Papa vom Bahnhof ab, der aus Paris in der Schweiz eintraf. Mama trug noch immer den roten Sonnenschirm. Der Vater trat aus einem sehr hohen Tor, ganz allein. Er hatte einen schneeweißen Anzug an und keinen Hut auf dem Kopf. Mama winkte. Als aber Gabriel Bagradian seinen kleinen Sohn erblickte, öffnete er die Arme voll Liebe. Und da Stefan ja wirklich noch so klein war, hob er ihn an sein Herz, an sein Gesicht und hob ihn hoch über seinen Kopf und höher und höher und immer höher. Zwischenspiel der Götter 2. Glauben Sie mir, mein verehrter Herr Dr. Lepsius, es vergeht kein Tag, an dem nicht eine Mahnung an die Botschaft in Konstantinopel aus dem Hause gesandt wird. Und es vergeht keine Stunde, in der nicht der Botschafter bei Talat und Enver in dieser scheußlichen Angelegenheit interveniert. Trotz der größten Sorgen ist der Reichskanzler persönlich mit dem größten Eifer dahinter. Sie kennen ihn ja. Er ist ein Mann wie Marc Aurel. Ich darf übrigens Herrn von Bethmann-Hollweg bei Ihnen entschuldigen, Herr Dr. Lepsius. Es war ihm heute leider nicht möglich, Sie zu empfangen. Ich weiß sehr gut, Herr Geheimrat, dass alles Erdenkliche geschieht. Die täglichen Interventionen und Demarschen der Botschaft sind mir wohlbekannt. Aber wir haben es ja nicht mit Staatsmännern zu tun, die in der Ehrfurcht vor diplomatischen Spielregeln aufgewachsen sind, sondern mit Leuten wie Enver und Talat. Die Ausrottung der Armenier ist das Palladium ihrer nationalen Politik. Ich habe mich in einem langen Gespräch mit Enver Pascha selbst davon überzeugen können. Ein ganzes Trommelfeuer von deutschen Demarschen wirkt auf diese Leute bestenfalls als Belästigung ihrer scheinheiligen Höflichkeit. Und wissen Sie, Herr Dr. Lepsius, einen anderen Weg, um sich in die inneren Angelegenheiten einer befreundeten und verbündeten Macht einzumischen? Wir müssen uns vor allem klar machen, was in der Türkei geschieht und schon geschehen ist. Eine Christenverfolgung von solchem Ausmaß, dass sie sich mit den berühmten Verfolgungen unter Nero und Diokletian nicht im Entferntesten vergleichen lässt. Und außerdem das allergrößte Verbrechen der bisherigen Weltgeschichte, was schon einiges heißen will, wie Sie mir zugeben werden. Hier geht es keineswegs um eine innerpolitische Frage der Türkei. Umso weniger können wir Deutschen uns in eine bedauernde oder verzweifelte Neutralität retten. Das feindliche Ausland macht uns verantwortlich. Es gehört zur tiefen Tragik der deutschen Kriegsführung, dass wir, so reinen Gewissens wir auch sind, mit fremder Blutschuld belastet werden. Ich für meine Person schäme mich bis zum Ekel, dass die feindliche Presse spaltenlang über Deportation berichtet, während das deutsche Volk in den deutschen Zeitungen mit den lügnerischen Kommuniqués Envers abgespeist wird und sonst kein Wort erfährt. Verdienen wir es nicht, die Wahrheit über das Schicksal unserer Glaubensgenossen zu hören? Diesem unwürdigen Zustand muss doch ein Ende gemacht werden. Aber die Zensur, könnte das niemals gestatten. Sie ahnen ja gar nicht, wie verwickelt diese Dinge sind, Herr Lepsius. Das primitivste Recht des deutschen Volkes ist es, nicht betrogen zu werden. Was würde die Folge dieses Pressefeldzuges sein? Eine schwere Belastung der deutschen Nerven und des türkischen Bündnisses. Dieses Bündnis darf uns doch nicht vor der Geschichte zu Hehlern machen. Wir wünschen daher, dass unsere Regierung schleunigst eine Tat setze. Fordern Sie doch in Stambul mit dem allergrößten Nachdruck, dass eine neutrale Kommission Amerikaner, Schweizer, Holländer, Skandinavier nach Anatolien und Syrien eingelassen werde, um die Vorgänge zu untersuchen. Sie kennen die jungtürkischen Machthaber zu genau, Herr Pastor Lepsius, um nicht selbst berechnen zu können, welche Antwort wir auf diese Forderung bekämen. Ja, dann muss Deutschland zu den stärksten Mitteln greifen. Und die wären, nach Ihrer Ansicht? Die Drohung der Türkei, alle Hilfe zu entziehen und die deutsche Militärmission, die deutschen Offiziere und Truppen von den Fronten abzuberufen. Was? Man hat Sie mir wirklich so geschildert, wie Sie sind, Herr Pastor Lepsius. So. Ja? Unschuldig. Die Dardanellen, der Kaukasus, Palästina und Mesopotamien, das sind heute deutsche Fronten, Herr Lepsius. Mehr noch als türkische. Wenn Sie zusammenbrechen, bricht unser ganzes Kriegsgebäude zusammen. Wir können doch wohl den Türken nicht mit unserem eigenen Selbstmord drohen, ohne uns lächerlich zu machen. Sie sprechen von Wahrheit, Herr Lepsius. Die Wahrheit ist, dass die Türken in diesem Spiel die Trümpfe in der Hand halten, dass wir unendlich vorsichtig zu sein haben und die Grenzen des Möglichen achten müssen. Ich bin kein Politiker. Es ist nicht meine Sache, Mittel und Wege zu finden, wie man im letzten Augenblick noch einen Teil des armenischen Volkes retten könnte. Es ist aber meine Pflicht, als Vertreter einer großen Anzahl gleichgesinnter deutscher Christen, die dringende Bitte auszusprechen, dass solche Mittel und Wege gefunden werden, und zwar ehe es zu spät ist. Wie man die Sache auch dreht und wendet, Herr Pastor, man kann vielleicht das Schicksal der Armenier hier und dort mildern. Verändern? Kann man das leider nicht. Mit diesem unchristlichen Standpunkt werden sich weder meine Freunde abfinden, noch ich selbst. Die Armenier gehen an ihrer Geografie zugrunde. Das Los der Schwächeren, das Los der verhassten Minorität. Jede Person und jede Nation kommt einmal in die Lage, die Schwächere zu sein. Deshalb darf man einen Präzedenzfall der Ausrottung, ja auch nur der Schädigung, nicht dulden. Haben Sie sich niemals die Frage vorgelegt, Herr Doktor, ob nationale Minoritäten nicht überflüssige Beunruhigungen vorstellen und am besten zu verschwinden hätten? Herr Geheimrat, sind wir Deutschen denn keine Minderheit? Ich verstehe Sie nicht. Ja, innerhalb eines gegen Deutschland vereinigten Europas bilden wir eine verflucht gefährdete Minderheit. Es muss nur einmal schiefgehen Und eine besonders gescheite Geographie haben wir uns auch nicht ausgesucht. Sehr richtig, Herr Pastor. Ja. Und deshalb hat jeder Deutsche die Pflicht, sich um sein eigenes Volksschicksal zu kümmern. Und der Blutströme zu gedenken, die, wie Sie es zu nennen belieben, die deutsche Minorität vergießt. Nur unter diesem Gesichtspunkt können wir uns mit der armenischen Frage beschäftigen. Ich sage es noch einmal. Sie ahnen nicht, wie verwickelt die Dinge liegen. Es tut mir leid, ich habe die größte Hochachtung für Ihre humanitäre Tätigkeit. Oh. Ja, und doch, diese Tätigkeit ist, nun, sie ist im politischen Sinne unerwünscht. Ich würde Ihnen raten, Verehrtester, sie einzuschränken und möglichst unauffällig zu gestalten. An mich ist ein Ruf ergangen. Keine Macht der Welt kann mich hindern, diesem Ruf zu folgen. Sagen Sie das nicht, Herr Dr. Lepsius. Einige Mächte der Welt arbeiten schon daran, Sie gründlich zu hindern. Die erste, die Stefans verstümmelten Leichnam nach Einbruch der Nacht entdeckt hatte, war Nonik, die oberste der Heilkünstlerinnen und Klageweiber. Die Saptiers hatten ihn, nackt wie er war, gleich nach der Massakrierung auf den Friedhof von Johannolug geworfen. Nonik kam gerade zurecht, um ihn vor den wilden Hunden zu retten. Jetzt hatten der Tote und sein tappendes, hinkendes Gefolge den großen Altarplatz im Armenierlager erreicht. Die Bahre mit Stefans Leichnam wurde zu Füßen des Altars niedergestellt. Die Klageweiber mit ihrem Tross hockten sich ringsumher. Als Gabriel Bagradian auf dem Altarplatz erschien, brach er neben der Leiche stumm in die Knie. Sein Gesicht lag auf dem Gesicht des Stefans. Man hätte meinen können, er sei eingeschlafen oder in dieser Stellung selbst gestorben. Ter Haigasun und der Apotheker Krikor fassten den Knienden unter den Armen und zogen ihn empor. Gabriel Bagradian, mein Sohn, bedenke, dass er dir nur um ein paar gleichgültige Tage vorausgegangen ist. Am 31. Tag des Musadag fand Stefans Begräbnis statt. Am 32. trat die große Katastrophe ein. Wer trug die Schuld? Die verantwortlichen Muhtars schoben sie einer auf den anderen. Fest stand nur, dass einer der ersten und wichtigsten Beschlüsse des Führerrates in verbrecherischem Leichtsinn zum Unheil des ganzen Volkes übertreten worden war. Niemals sollten die Herden dieser kostbare Volksbesitz ohne bewaffneten Schutz weiden. Auch nicht innerhalb der Lagereimen, auf beiden Hochkuppen oder auf den Wiesen der Meerseite. Doch die Muhtars unterließen jegliche Maßnahme des Schutzes. Sie ermöglichten daher den Türken, die ihren guten Kundschaftern dankbar sein mussten, einen ebenso wohlfeilen wie einträglichen Erfolg. Zwei Züge Infanterie und eine Abteilung türkischer Gendarmen waren nachts ausgerückt und hatten dem Volk des Damlacek den Lebensnerv durchgeschnitten. Unter den geraubten Tieren befinden sich alle Schafe, Hammel und Lämmer der Gemeinschaft. Der größte Teil der Ziegen. Rechnet man den ganzen Viehstand, der im Lager zurückgeblieben ist, großmütig zusammen. So kann man mit der äußersten Sparsamkeit noch 3 oder 4 Tage auskommen. Aber dann stehen wir unabwendbar vor dem nackten Hunger. Nun ermesset das Verbrechen eures Leichtsinns und eurer Verlogenheit. Ich sollte euch nicht nur erschießen, ihr niederträchtigen Muhtars, sondern einzelweise jedes Glied eures Leibes töten. Und das schwöre ich euch. Ich würde es mit Freuden tun und ohne vor Gottes Strafe zu zittern, wenn es uns auch nur die geringste Hilfe brächte. Was den Türken nicht gelungen ist, das habt ihr, die Führer und Verantwortlichen, glänzend zustande gebracht. Wir sind fertig. Meine Meinung ist, es wäre besser, von der Schuld nicht mehr zu reden. Denn was hilft das? Wir wollen nicht rückwärts, sondern vorwärts blicken. Und uns den Kopf zerbrechen, wie Ersatz zu schaffen ist. Es gibt keinen Ersatz. Wollt ihr die Wahrheit immer noch nicht sehen? Hätten die Türken von den neuen Weideplätzen ohne Verrat jemals etwas erfahren? Nie! Nie! Diese Weiden sind vollkommen abgeschlossen und zwischen den Felsen versteckt. Gonzague Maris aber hat überall herumgeschnüffelt. Und das ist ja erst der Anfang! Nachdem er bei Nacht und Nebel vom Berg geflohen ist. Türken sind da, 6 oder 7. Sie haben eine weiße und eine grüne Fahne bei sich. Parlamentäre, keine Soldaten. Ein Alter ist der Führer. Sie rufen herüber, dass sie nur mit Bagradjan Efendi sprechen wollen. Agari Fahrt. Gabriel Bagradjan. Ich bin gekommen als der Freund deines Großvaters. Als der Freund deines Vaters. Der Freund deines Bruders. Und ich bin gekommen als der Freund der armenischen Millet. Du weißt, dass ich meine Arbeit dem Frieden zwischen unseren Völkern gewidmet habe, der nun zerstört ist, für immer. Schuld ist hier und dort. Ich sage das nur, damit sich trotz aller Geschehnisse dein Urteil nicht verwirre und dein Herz nicht verhärte. Wer dort ist, wo ich bin, der weiß nichts mehr von Schuld. Mich kümmert keine Schuld mehr, kein Recht und keine Rache. Du hast deinen Sohn verloren. Dem Unerklärlichen in uns und über uns. Dein Geschenk hat mir wenig Glück gebracht, Aga. Die Münze mit dem Königskopf habe ich an dem Tag verloren. Du kennst deinen letzten Tag noch nicht. Ihr Bagradians habt mehr Kräfte als andere Menschen. Doch alles steht bei Gott. Du weißt, Bagradian, dass ich schon seit Monaten unterwegs bin, um für euch zu wirken. Mein erster Weg in Syrien war zu dir. Ihr habt Freunde im Ausland und im Innern. Ein deutscher Pastor hat viel Geld für euch gesammelt. Und ich stehe mit ihm in Verbindung. 50 Sack Weizen habe ich aufgebracht. Es war nicht leicht. Sie haben sie nicht durchgelassen. Diese Säcke aber waren nicht der Grund, warum ich es auf mich genommen habe, den Musa Dagh zu ersteigen. In diesem Blatt des Pastors Harutyun an Ter Haigasun erfahrt ihr, was ihr sonst nie erfahren hättet. Das Schicksal eurer Landsleute. Zugleich aber möget ihr wissen, dass unser Volk nicht nur aus dem jungtürkischen Komitee für Einheit und Fortschritt aus Talat, Enver und ihren Knechten besteht. Denn viele haben, wie ich, ihre Wohnstätten verlassen und reisen nach Osten, um den Verhungernden zu helfen. Den Verschickten werdet ihr vielleicht helfen. Uns nicht. Dir könnte ich wohl helfen. Dies ist auch der wichtigste Grund, warum ich hier in deinem Zelt sitze. Du hast die 5 Männer der Begleitung draußen gewiss gesehen. Die beiden Alten sind Mitglieder einer frommen Bruderschaft, die derselben Aufgabe dienen wie ich. Die beiden Eseltreiber sind langjährige Diener meines Hauses in Antakya. Was aber den 5. Mann anbelangt, mit ihm hat es eine weit schwierigere Bewandtnis. Er trägt den Tod von vielen Armeniern auf dem Gewissen, ist aber in Stambul vom Scheich der Herzensdiebe Ahmed belehrt und bekehrt worden. Er hat ein Gelöbnis abgelegt, für die Tat seiner niedrigen Seelenkräfte Buße zu tun. Dieser Mann ist bereit, mit dir die Kleider zu tauschen und zu verschwinden. Warum bist du nicht damals gekommen, Vater? Als alles noch leicht war? Als wir unten in der Villa lebten? Ich habe sehr lange gehofft, es sei von euch abzuwenden. Für dich aber ist es noch immer abzuwenden. Nein. Auch für mich ist es nicht mehr abzuwenden. Fürchtest du dich? Wir werden die Nacht abwarten. Es ist nicht die geringste Gefahr dabei. Tag oder Nacht, nicht das ist es, Aga. Meine Frau ist erst heute vom Tode erwacht. Deine Frau? Du wirst andere Frauen finden. Mein Kind liegt hier oben. Du hast die Pflicht, deinem Stamm einen neuen Sohn und Fortführer zu schenken. Wer dort ist, wo ich bin, der kann nicht wieder von vorne anfangen. Ich bin es gewesen, der den 7 Gemeinden die Idee eingegeben hat, auf den Musadag zu gehen. Ich bin und werde der Verantwortliche, der Schuldige sein. Wenn in ein paar Tagen die Euren alles Lebendige in diesem Lager, ja selbst die Kranken und Säuglinge zu Tode foltern werden. Na, was meinst du, Aga? Kann ich mich da einfach davon machen? Der Aga ging in einem Nebel von Segenswünschen, Hilferufen, Tränenbitten, Hoffnungsfragen. Nie, auch in den Lagern der Verschickung nicht, hatte Rifat Bereket ähnliche Gesichter gesehen wie hier auf dem Damlacek. Die fieberwilden Fratzen der Männer umlauerten ihn gierig. Die stockdürren Arme der Weiber, aus zerrissenen Ärmeln stechend, hielten ihm die kleinen Kinder vors Gesicht. Fast alle diese Kinder trugen schwankende Wasserköpfe an dünnen Hälschen. Und in ihren staunenden Riesenaugen lag ein Wissen, das Menschenkindern verboten ist. Der Aga erkannte, dass auch der grausamste Deportationsmarsch nicht entmenschender wirkte als dieses abgeschnitten und ausgespien sein. Nicht die Ausrottung eines ganzen Volkes ist der Gräuel schlimmste, sondern die Ausrottung der Gotteskindschaft in einem ganzen Volk. Das Schwert Envers hat, als es die Armenier traf, Allah selbst getroffen. Denn in ihnen wie in allen Menschen wohnt Allah, wenn sie auch Ungläubige sind. Wer aber in einem Geschöpf die Würde vernichtet, der vernichtet den Schöpfer in ihm. Dies ist der Gottesmord, die Sünde, die bis ans Ende der Zeit nicht vergeben wird. Das Beschlossene ist geschehen. Wir haben nun alles Fleisch ausgegeben. Nur für die Zehnerschaften wurde der letzte Teil heimlich zurückgehalten. Es reicht aber höchstens für 2 Tage noch. Die Frauen und Kinder haben ihren ersten vollkommenen Fasttag, wenn man das Essen der vorhergehenden Tage nicht auch als Fasten bezeichnen will. Vielleicht sagt uns Gabriel Bagradian seine Ansicht über die wahren Kräfte der Zehnerschaften. Die Verfassung der Zehnerschaften ist nicht viel schlechter als vor dem letzten Kampf. Die Angriffsmöglichkeiten der Türken haben sich jedoch sehr verringert. Im Großen und Ganzen bleibt ihnen nur der Norden übrig. Dieser Angriff im Norden wird aber furchtbarer sein als alle früheren zusammengenommen. Alles hängt davon ab, ob und wie viel Artillerie sie haben. Wir konnten es bisher noch nicht erkunden. Ja gut, aber was dann? Bedenken wir doch, in dieser Stunde stehen Millionen Männer der ganzen Welt im Schützengraben, wie wir. Sie erwarten den Kampf oder sie kämpfen. Bluten, sterben. Wie wir. Dies ist der einzige Gedanke, der mich beruhigt und tröstet. Wenn ich daran denke, bin ich nicht schlechter, nicht ehrloser als einer von diesen Millionen. Und so wie ich, wir alle, wenn wir kämpfen, sind wir nicht mehr Kot, der irgendwo am Euphrat verfault. Wenn wir kämpfen, haben wir Ehre und Würde. Aber was dann? Was dann? Hoffentlich nichts mehr. Hat es denn einen Zweck, wenn wir uns in einen neuen ungleichen Kampf verbluten, um allerbestenfalls 3 Tage später ungeschoren zu verhungern? Was ist damit getan? Und die Frage aller Fragen, was für Vorschläge hat Gabriel Bagradian gegen den Hunger zu machen? Der Haigasun und ihr Männer alle müsst mir zugeben, dass wir hier oben auf dem Damlercheck nicht weiterkommen. Und dass es besser wäre, wir bringen zuerst unsere Frauen und dann uns selbst um. Als dass wir die Türken oder den Hungertod abwarten. Ich schlage deshalb vor, den Berg zu verlassen so schnell wie möglich. Alles noch vorhandene Vieh wird geschlachtet, gebraten und verteilt. Aufbruch in der nächsten, spätestens übernächsten Nacht. Nein. Lagerung an einer der Felsbuchten, die Fischreichtum verspricht. Wären wir in die Verschickung gegangen, lebend oder tot, wir hätten es besser. Agarifa Birgit hat mir diesen Brief von Pastor Rutyun Muhudian übergeben. Hört. Frieden vorerst und langes Leben für dich, geliebter Bruder in Christo, Tergasun, und für alle meine geliebten Landsleute oben auf dem Musadag oder wo ihr sonst sein möget. Hoffentlich aber noch auf dem Berge. Wenn Gott es will, so wird dich dieser Brief erreichen. Ich händige ihn einem gütigen türkischen Offizier ein. Unser Gottvertrauen ist auf eine schreckliche Probe gestellt worden. Und der Herr würde uns sicher verzeihen, wenn wir es verloren hätten. Während ich dies schreibe, liegt die sterbliche Höhle meiner engelsguten Gefährtin unbegraben neben mir. Sie ist vor mir dahingegangen, verhungert und hat mich verlassen. Ihre letzte Tat war es, dass sie mir in der Morgenkälte der Steppe ihr eigenes Halstuch aufzwang. Gott straft mich wie Hiob. Ich, der schwache, kranke, hustende, elende, habe Kräfte, die nicht ausgehen wollen und die ich 1000-mal verfluche. Von meiner Gemeinde wurden die jungen Männer in Antakya abgesondert. Wir wissen nichts von ihnen. Die anderen sind tot, bis auf 27. Und ich fürchte, ich werde der Letzte sein müssen. Wir bekommen täglich etwas Brot und Bulgur, weil Kommissionen da gewesen sind. Dies aber verlängert die Qual nur. Vielleicht kommen an diesem Tag noch in Shaat Taburi Armeniersoldaten, um die vielen, vielen Leichen zu begraben. Sie werden mir dann auch meine Gefährtin nehmen und ich muss noch dankbar sein dafür. Das Blatt ist nun vollgeschrieben. Leb wohl, Tergasun. Wann werden wir wieder vereint sein? Ich glaube nicht, dass ich Thomas Kebusyan jetzt noch nach den Segnungen der Deportation sehen wird. Wir haben nun 38 Tage hier oben gelebt. Schade, dass keiner von uns später die Gelegenheit haben wird, darauf stolz zu sein. Im Übrigen stelle ich den Antrag, dass Terhaigasun den Brief Nogudians öffentlich auf dem Altarplatz verliest. Was Pastor Arams Plan eines neuen Lagers anbetrifft, er ist nicht nur unausführbar, Er beschleunigt und verschärft noch dazu das Ende. Gesetzt den Fall, dass die türkischen Gendarmen und das Militär den langen, zerrissenen Zug von 4.000 bis 5.000 Menschen nicht bemerken, was ist damit gewonnen? Wir haben Frauen und Kinder einem langen Klettermarsch über weglose Klippen und Felsen ausgesetzt. Anstelle unseres gut eingelebten Lagers müssen wir eine neue Siedlung schaffen. Ohne Kraft und ohne Mittel. Wir tauschen einen beherrschenden Platz auf der Höhe mit einem Platz in der Tiefe, der keine Deckungen bietet. Binnen einer halben Stunde werden wir abgefangen sein. Dagegen hat Aram Thomasian mit vollem Recht die Frage an mich gestellt, was ich gegen den Hunger zu tun gedenke. Es gibt ein altes Mittel, das alle Belagerten seit je anwenden. Ich will einen Ausfall versuchen. Wir werden aus den besten Zehnerschaften eine Überfallsgruppe zusammenstellen. Um 2 oder 3 Uhr Mitternacht überfallen wir mein Haus. Außer den Offiziersdienern rechne ich allerhöchstens mit einem Zug Infanterie oder Saptiers. Die Torwachen werden niedergemacht, Garten und Stallungen schnell besetzt. Mit Gottes Hilfe werden wir den General, den Kaimakam, den Müdir und die anderen Offiziere gefangen nehmen. Wenn uns die volle Überrumpelung glückt, so können wir binnen 2 Stunden die mächtigen Herrschaften sowie eine Menge Tragtiere und vielleicht sogar Mehl und Proviant in der Stadt Mulde haben. Der Heikasun, du bist das Oberhaupt und der Verantwortliche. Und doch lässt du alles gehen, wie es geht. Meinen Antrag aber halte ich aufrecht. Mehr noch. Ich bin für mich und für meine Familie entschlossen, so zu handeln, wie ich es für richtig halte. Wo steht übrigens geschrieben, dass wir alle bis ans Ende zusammenbleiben müssen? Es wäre viel klüger, das gesamte Lager aufzulösen. Jede Familie soll sich retten, so gut sie kann. Schluss! Unsere Beratungen haben keinen Zweck mehr. Das Volk hat uns den Auftrag der Führung gegeben. Ich erkläre hiermit den Auftrag für erloschen, da der Führerrat nicht mehr die innere Kraft und Einheit besitzt, Entschließungen zu fassen. Wenn es möglich ist, dass ein Mann wie Pastor Aram Tumasian, der für die innere Ordnung und Ruhe die Verantwortung trägt, selbst unsere Gemeinschaft aufzulösen trachtet, dann kann man auch von keinem anderen mehr Gehorsam und Unterwerfung fordern. Die Ortsvorsteher übernehmen wieder die alleinige Sorge für die Gemeinden und ich als Vater Bet des Bezirks die Leitung der Gesamtheit. In dieser Eigenschaft fordere ich Gabriel Bagradian auf, den Befehl über die Verteidigung weiterzuführen wie bisher. In meiner Eigenschaft als Priester ordne ich ferner einen feierlichen Bittgottesdienst an. Ich habe nicht das Recht, irgendeine Möglichkeit der Rettung abzuweisen. Infolgedessen wird Pastor Aram Tumasian nach dem Gottesdienst die Gelegenheit haben, seinen Antrag vor der Volksversammlung zu wiederholen und zu begründen. Der Damm bricht immer schon ein, ehe ihn die Fluten überborden. Und dann zumeist an einer unerwarteten Stelle. Im Umkreis der Südbastion gab es, gegen die Meerseite hingelegen, eine breite, mit verdorrtem Schafgras bewachsene Fläche. Dort hatten sich Sarkis Kilikian und der Kommissär dieses Verteidigungsabschnittes, Lehrer Hrant Oskanian, gelagert. Du bist ein gebildeter, ein studierter Mensch, Kilikian. Du kennst das Leben. Dich hat es umher geworfen wie keinen. Du verstehst mich, Kilikian, wie ich dich verstehe. Da brauchst du erst gar nicht zu reden. Die Welt ist ein dreckiger Klumpen, der herumfliegt. Lauter Chemie und Astronomie, sonst nichts. Nichts als Natur. Wenn sie jemand gemacht hat, so war es der Teufel. Das Letzte aber kann sie uns nicht nehmen, Kilikian. Du verstehst mich. Du kannst ihr ins Gesicht spucken. Du kannst sie entehren, du kannst ihr den Stärkeren zeigen. Du kannst aus ihr austreten. Siehst du? Und das ist meine Idee. Ich, Hrant Oskanian, der ich klein bin, werde die Natur, den Teufel und den Herrgott zurechtweisen, strafen, ärgern. Hast du dabei zugesehen, wenn sie die Toten vom Felsen ins Meer werfen? Wie weiße Vögel fliegen sie davon. Das ist meine Idee. So wollen wir davon fliegen. Du und ich und andere noch, ehe wir unfreiwillig krepiert sind. Dann lösen wir uns im Meer auf. Das haben wir frei gewählt. Und die Natur, der Teufel, die Türken und alle anderen Halunken werden vor Wut zerplatzen, weil wir sie gezüchtigt haben, weil sie die Schwächeren geblieben sind. Du verstehst mich, Kilikian. Schluss machen. Schluss machen. Werden wir auch. Morgen Abend. Sarkis Kilikian, die Deserteure und einige andere Männer noch, die unter ihrem Einfluss standen, hatten genug vom Damlajcek. Sie wollten morgen in den ersten Nachtstunden ausrücken. Keiner von ihnen dachte daran, das Schicksal der 5000 zu teilen, wozu auch. Sie konnten sehr leicht ihr Leben retten. Für sie würde einfach wieder der Zustand vor den 40 Tagen eintreten. Da war vorerst aber noch die Geschichte mit der Munition. Gegenwärtig besitzen wir kaum 5 Schuss für jedes Gewehr. Ein unmöglicher Zustand. Es ist daher notwendig, unseren Munitionsbedarf aus den allgemeinen Beständen zu ergänzen und der Regierungsbaracke einen entsprechenden Besuch abzustatten. Und dabei können wir uns ja auch gleich in der Stadtmulde ein wenig umsehen, ob wir nicht dieses oder jenes noch mitnehmen. Und wenn wir uns schon in der Stadtmulde umsehen, so sollten wir auch gleich einige unbeliebte Persönlichkeiten ins Auge fassen. Thea Halgarsson zum Beispiel. Eine kleine Abrechnung kann nicht schaden. Für morgen am Spätnachmittag hat er einen außerordentlichen Bittgottesdienst angesetzt. Die Zehnerschaften aber bleiben in den Stellungen. Damit du dein Maul hältst, Lehrer, wirst du dich heute und morgen von hier nicht fortrühren. Nun war er da. Der 40. Tag auf dem Musadag. Der 8. des Septembermonats und der 3. des uneingeschränkten Hungers. Thea Halgarsson konnte sich noch immer nicht losreißen. Schwindel und Schwachgefühl drohte, ihn aufs Lager zu ziehen. Sollte er den Gottesdienst absagen oder sich vertreten lassen? Endlich erhob er sich und gab das Zeichen. Als die Reihen der Dorfalten auseinandertraten, um eine Gasse für den geistlichen Aufzug zu bilden, wurde die Seele Thea Halgarssons noch einmal gewarnt. Zwischen Sarkis Kilikian und einem Unbekannten stand Hrant Oskanyan eingeklemmt wie ein Verhafteter, schnitt eine unselige Grimasse, zwinkerte den Priester heftig an und schnappte mit verzweifeltem Mund wie ein Fisch auf dem Trockenen. Doch Thea Halgarsson ging weiter. Von irgendeiner Macht oder Ohnmacht geführt, betrat er die erste Stufe des Altars. Segen und Preis dem Vater, dem Sohne und dem Heiligen Geist. Was gaukelst du da am helllichten Tag? Wozu dieser Bittgottesdienst? Was für ein Teufel von Gott müsste das sein, der seinem frommen Armeniervolk dieses Jahr zubereitet hat? Heiliger Gott, heilig und unsterblich, erbarme dich unser. Bewahre uns vor der Versuchung und all ihren Pfeilen. Du glaubst nicht. Du glaubst ja nicht an das Wunder. Du bist überzeugt, dass morgen 4.500 armenische Leichen den Damdatschek bedecken werden. Du willst mich töten. Töte mich. Wenn du den Mut hast. Gabriel Bagradian sah, dass der Priester auf eine Gruppe von Deserteuren zustrebte. Doch schon im nächsten Augenblick war er in einem Haufen dieser Bewaffneten eingeklemmt. Schüsse knatterten im Rücken der Menge auf. Ein wahnsinniger Angstschrei drosch alles auseinander. Bagradian aber drängte mit vorgehaltenem Revolver in den Knäuel, um Thea Halgarsson zu befreien. Einer der Deserteure ließ mit voller Wucht den Gewehrkolben auf ihn niedersausen. Gabriel stürzte zusammen und fiel in Betäubung. Andere hatten inzwischen Thea Halgarsson an einen der Eckpfosten des Altargerüstes gebunden. Schon stießen ein paar der schlimmsten Burschen in den Tumult und packten mit ihren schmutzigen Fängen eine Frau hier, ein Mädchen dort. Ein anderer Trupp, der größere Nüchternheit bewies, stürmte in die Hüttengassen, um die ärmste Armut zu plündern. Inzwischen machten sich die ersten Zeichen der Gegenwehr bemerkbar. Entschlossene drängten vor, um Thea Halgarsson zu befreien. Aber das toll gewordene Schicksal übersteigerte sich noch einmal. Ein jäher Wirbelwind begann, um den Platz zu kreisen und riss zwei hölzerne Leuchter vom heiligen Tisch. Wie auf dem Boulevard einer Großstadt, die Lichterreihe aufblitzt, so fuhr der Brand um den Platz fast gleichzeitig aus jeder Hütte emporschlagend. Niemand kümmerte sich mehr um die Verbrecher. Niemand mehr um den Altar, den gefesselten Priester und den vermeintlich toten Bagradian. Mit einem fremdartigen Jammerlaut stürzten sich die Menschen in die Hüttengassen. Nicht um Hilfe rufen. Ein Priester, der an den Altar gefesselt im Martertod stirbt. Hat drüben die Sündenvergebung gesichert. Wenn doch nur die Türken meine Mörder wären. Aber Armeniersöhne. Mein eigenes Volk. Ihr Hunde! Ihr wilden Hunde! Die eigensüchtig Betäubten erschraken und rannten zum Altar, um den Priester zu erlösen. In diesem Augenblick gab der schon gelockerte Eckpfosten nach. Das Gerüst knickte zusammen, die Bretter loderten empor, der Priester stürzte und die Leute fingen ihn auf. Apotheker Cricourt kam gerade zurecht aus dem Lazarettlager, als sich ein paar alte Männer und Frauen des besinnungslosen Bagradian erbarmen wollten. Gabriel? Gabriel! Was ist hier geschehen? Oh. Wenn ich das nur selbst wüsste, mein Sohn. Dir ist jedenfalls nichts geschehen, das weiß ich jetzt. Oh. Was ist mit dem Überfall? Haben wir ihn gemacht? Jesus Christus, die Südbastion. Jetzt ist alles verloren. Herr General, ich melde gehorsamst, der Berg ist in unserem Besitz. Wieso der Berg, Yusbashi? Sie meinen das Südende des Berges? Jawohl, Effendi, das Südende des Berges. Ich danke. Haben wir Verluste gehabt? Gar keine Verluste. Nicht einen einzigen Mann. Und wie viele Gefangene haben Sie gemacht, Yusbashi? Ich habe keine Gefangenen gemacht. Die gegnerischen Stellungen waren leer. Fast leer. Nur 10 Mann etwa. Das heißt, darunter 4 Jungen. Und was ist mit diesen Leuten geschehen? Die unsrigen haben sie niedergemacht. Nach Gegenwehr? Ohne Gegenwehr. Und wo sind all diese Deserteure hin? Man hat nur ihr Lumpenzeug gefunden, sonst nichts. So, andere Meldungen noch, Yusbashi. Die Armenier haben ihr Lager in Brand gesteckt. Es ist ein sehr großer Feuerschein. Und wie beurteilen Sie das, Yusbashi? Mir steht ein Urteil nicht zu. Der General werden richtiger urteilen. Vielleicht verlassen die Kerle den Berg in der Nacht. Möglich. Aber ebenso gut kann eine Finte dahinter stecken. Es kann ein Ausfall geplant sein. Man soll in dieser Nacht den Postendienst im Tal aufs Äußerste verstärken. Jawohl. Ich bitte gehorsamst um weitere Befehle, Herr General. Wir haben hier unten Maschinengewehrfeuer gehört. Was hat das zu bedeuten? Nur eine kleine Demonstration. Diese Demonstration war höchst überflüssig und schädlich. Die Truppen sollen bleiben, wo sie sind und sich gut sichern. Und morgen, Effendi? Eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang beginnt sich die Artillerie im Norden einzuschießen. Ich werde knapp nach Sonnenaufgang bei Ihnen oben sein und die Sache vom Süden aus führen. Basta! Das Volk hatte den Kampf mit dem Feuer aufgegeben. Dicht gescharrt hockte alles auf der Erde des großen Platzes. Die Frauen, die Kinder, die Alten. Jener Zustand, welchen man das Wohlbehagen der Vernichtung nennen könnte, war erreicht. Doch noch einmal wurden die verdorrten Leiber und Seelen aus dem wohligen Einverständnis mit dem Tode gerissen. Alle Zehnerschaften, die ich für den Überfall aufgestellt habe, sofort zu mir! Auf die Hälfte der Ordonnanzen und Speer! Wir müssen sofort eine neue Verteidigungslinie bilden, die ihnen den Weg abschneidet. Dann zu den Haubitzen! Das Lagervolk aber muss von der Bergfläche fort, hinunter ans Meer! Es ist besser für die Verteidigung, wenn die Gemeinden sich in dieser Nacht unten an der Küste lagern. Die Männer der Reserve aber bleiben hier! Wichtiger als alles andere ist die Strafe. Du musst die Schuldigen töten, Bagradian! Vorwärts! Gabriel Bagradian überließ die Auflösung des Lagers Terhaigerschun. Keine Sekunde durfte mehr versäumt werden, denn wer weiß, wie weit sich die Türken trotz der Nacht vorwagten. Die Haubitzen waren in Gefahr. Auch das Lumpenpack der Deserteure bildete ein großes Fragezeichen. Seht, dort. Eine Linie von Bewaffneten läuft die Höhe herab. 30 Männer ungefähr, die einen Gefesselten vor sich herstoßen. Sarkis Kilikian. Und ein Teil der Deserteure. Die Deserteure warfen sich vor Bagradian platt nieder. Die Erde mit der Stirn berührend. Urgebärde der Sühne und Zerknirschung. Die Stricke, mit denen Kilikian gebunden war, bildeten den Beweis, dass sie das Ungeheuerliche bereuten einen Sündenbock darbrachten und jegliche Strafe entgegennehmen wollten. War Kilikian dieser gespenstische Zuschauer der wahrhaft Schuldige? Gleichviel. Gabriel Bagradian entsicherte den Armee-Revolver in seiner Tasche, hob ihn schnell gegen die Stirn des Russen und drückte ab. Den übrigen Deserteuren winkte er knapp, sich dem Haufen anzuschließen. Eine Stunde kostete es. Und dann dehnten sich ein paar schüttere Schwarmlinien in zwei Reihen quer über die Kuppe und die faltenreiche Bergfläche bis in die Buschwerkzone und die Felsen hinein. Wir trinken sehr, aber gern. Danke. Nur Mut. Ich brauche sie jetzt. Wir werden keine Zeit mehr haben, miteinander zu sprechen. Der Tag, den wir lange genug hinausgeschoben haben, ist da. Die Hunde haben alles vernichtet. Daran brauchen wir nicht mehr zu denken. Einmal musste es doch kommen. Und das Erwartete auf dieser Welt kommt eben meist auf unerwartete Art. Aber darüber will ich jetzt gar nicht sprechen. Sondern... Hören Sie, Herr Vakian, ich hatte da vorhin das sichere Gefühl, dass für Sie alles gut ausgehen wird. Warum, das kann ich Ihnen selbst nicht sagen. Wahrscheinlich ist es nur ein Unsinn. Aber ich habe Sie wieder in Paris gesehen. Aber gern. Der Teufel, wie Sie dorthin gekommen sind. Das heißt, wie Sie dorthin kommen werden. Also, verzeihen Sie, Gabriel Bagradian, aber das ist nun wirklich ganz gewiss ein Unsinn. Wie es für Sie ausgehen wird, so wird es für mich ausgehen. Und etwas anderes kann es auch nicht geben. Warum nicht? Nehmen wir einmal das Unsinnige an. Nehmen wir an, Sie entkommen. Auf irgendeine Weise. Ich wollte Sie gar nicht hier behalten, sondern wieder in die Nordstellung hinausschicken. Wenn Sie bei Thomas Kebusian sind, bin ich ruhiger. Aber das ist mir jetzt ziemlich gleichgültig. Sie sollen mir einen wichtigeren Dienst leisten, Avakian. Bleiben Sie bei meiner Frau. Es hängt mit dem guten Vorgefühl zusammen, das ich ihretwegen habe. Vielleicht sind Sie ein Glücksbringer. In dem letzten Kampf morgen werde ich notwendiger sein denn je. Die wichtigsten Fragen müssen auch noch gelöst werden. Nein. Zum Beispiel... Nein! Man kann nichts mehr vorbereiten. Ihr Dienst ist hiermit zu Ende, Avakian. Es bleibt bei meiner Bitte, meinem Wunsch. Ich gebe Ihnen hier mein Testament, Freund. Sie behalten es so lange, bis Madame wieder gesund ist. Sie verstehen mich. Ich setze immer den Unsinn meines Vorgefühls für Sie voraus, nicht wahr? Ja. Und hier ist auch noch ein Scheck auf den Crédit Lyonnais. Ich weiß gar nicht, wie viel Gehalt ich Ihnen noch schuldig bin. Sie haben natürlich vollkommen recht, wenn Sie mich wie einen Irren ansehen. Zauber ein bisschen, verstehen Sie? Ja. Falls ich Sie überlebe, gilt weder das Testament noch der Scheck. Natürlich. Also nehmen Sie sich zusammen. Gehen Sie jetzt. Ich bitte Sie, mir wird dann leichter sein. Im ersten Zwielicht stellte Bagradian das Geschütz auf die Südbastion ein und zog inbrünstig die Zündschnur ab. Es war sein Schmerz- und Trotzruf, halb ein Hilfe- und halb ein tragischer Jubelschrei, weil die Nacht zu Ende war. Und all die entkräfteten und krummgefrorenen Männer der Schützenlinie empfanden gleich ihm. Sie horchten mit verzerrtem Gesicht auf die Antwort, die nun kommen musste. Dann krachte der tiefe, ungeheure Donnerschlag. Niemand verstand ihn. Hoch oben erhob sich ein Eisenrauschen, das die Gebirge vom Amanus bis zum El Akla zu erfüllen schien. Der Einschlag polterte fernab. Es musste in der Orontes-Ebene sein. Der große Donner aber hatte sich von der See her erhoben, ein 24 cm Geschütz des französischen Panzerkreuzers Guichen, der den Türken Halt befahl. Dem General, dem Kaimakam, dem Yüzbascha, schmetterte dieses Halt in die Seele. Die Herren stürzten zu den westlichen Sicherungsschanzen, von denen man das Meer weit übersehen konnte. Telefonieren Sie nach Haberstee. Mein Befehl soll relaisartig mit allergrößter Schnelligkeit in die Geschützstellungen im Norden weitergegeben werden. Das Artilleriefeuer hat zu unterbleiben. Was bedeutet dieser Befehl? Ich verlange Aufklärung, Effendi. Yüzbascha, lassen Sie die vorgespannten Kompanien zurücknehmen. Alle Truppen verlassen den Berg und sammeln sich unten im Tal. Abmarsch, sofort. Zu Befehl. Ich verlange Aufklärung. Das ist Feigheit. Ich bin seiner Exzellenz verantwortlich. Es liegt kein Grund vor, die Operation abzubrechen. Kein Grund? Wünschen Sie der alliierten Flotte Gelegenheit zu geben, die offene Küste zusammenzuschießen? Die weittragenden Geschütze reichen bis Antakya. Glauben Sie vielleicht, dass der Kreuzer dort allein bleiben wird, Kaimakam? Sollen die Franzosen und Engländer etwa Truppen landen und einen neuen Kriegsschauplatz mitten im unverteidigten Syrien etablieren? Was meinen Sie, Kaimakam? Mir ist übel. Das ist das Ende. Das ist das Ende. Der große Kreuzer Guichen ankerte etwa eine halbe Seemeile weit vor der Küste. Den Offizieren und Matrosen bot sich ein erschütterndes Bild. Sie sahen Hunderte von nackten, skelettdürren Armen, die sich ihnen entgegenstreckten, wie um Almosen bettelnd. Ein Boot brachte die Vertrauensleute dieser Christen in Not an Bord, wo der Fregattenkapitän Brisson, Ter Haigersoun und Bedros Hekim in der Offiziersmesse empfing. Mein Panzerkreuzer ist keine selbstständige Einheit, sondern bildet die Vorhut eines englisch-französischen Geschwaders, das die Aufgabe hat, in nordwestlicher Richtung die anatolische Küste entlang zu streifen. Ihr Guichet ist gestern Abend, 3 Stunden vor der Hauptmacht, aus der Zypernbucht von Famagusta ausgelaufen. Der Konteradmiral der Flottille befindet sich auf dem Linien- und Flaggschiff Jeanne d'Arc. Vor einer Stunde schon wurde ein Funkspruch an die Jeanne d'Arc gesendet. Aber es besteht kein Zweifel darüber, dass ein französischer Admiral einen so tapferen Stamm des misshandelten armenischen Christenvolkes nicht einfach seinem Schicksal überlassen wird. Ich werde mir eine Frage gestatten, mein Herr Kapitän. Sie sind, wie Sie sagen, mit Ihrem Schiff nicht selbstständig, sondern unterstehen dem Befehl eines Höheren. Wie kommt es dann, dass Sie sich nicht nach Nordwesten, sondern an unsere Küste hier gehalten haben? Ihre Frage interessiert mich, mon père. Denn ich habe tatsächlich gegen die Order gehandelt und bin von unserem Kurs beträchtlich abgewichen. Warum? Um 10 Uhr haben wir das Nordkap von Zypern passiert. Eine Stunde nach Mitternacht aber hat man mir ein großes Feuer an der syrischen Küste gemeldet. Es sah aus, als brenne eine mittlere Stadt. Ein großes Stück Himmel, rot. Wir waren auf hoher See, mindestens 30 Meilen vom Land. Dabei haben sie, wie ich höre, nur einige Reisighütten angezündet. Freilich, der Nebel wirkt oft wie eine optische Vergrößerungslinse. Solche Dinge mögen schon vorkommen. Der halbe Himmel war rot. Wirklich. Ich habe aus Neugier, es war wohl Neugier, den Kurs geändert. Und dann erblickten wir ihre Fahne mit der Aufschrift »Christen in Not«. Das Böse ist nur geschehen, damit die Gnade Gottes möglich werde. 2 Stunden später stieg die mächtige Jeanne d'Arc am Horizont auf und hinter ihr ein englischer und 2 andere französische Kreuzer sowie ein großer Transportdampfer, um die armenischen Flüchtlinge aufzunehmen. Die Einschiffung ging überaus langsam vor sich. Es gab viele Schwierigkeiten zu überwinden. Man hätte zwar die größere Hälfte der Dorfgemeinden recht gut auf dem Transportdampfer unterbringen können, dieser bequemen Lösung der Raumfrage aber widersetzten sich die Ärzte. Man musste im Gegenteil so verfahren, dass auf jenem Transportschiff nur die Kranken, die Erschöpften, die Verdächtigen, die Verwahrlosten beherbergt und damit von den Besatzungen und dem gesunden Volksteil geschieden wurden. Eine Kommission aus Offizieren und Ärzten zusammengesetzt, unterwarf jeden einzelnen Armenier einer Gesundheits- und Ungezieferprüfung, ehe man ihm seine Einteilung zuwies. Von den Führern des Mossadegh befand sich bei dieser Musterungskommission einzig und allein Ter Haigersoun, um bei den Offizieren und Ärzten dahin zu wirken, dass die Familien nicht unnötig auseinandergerissen würden. Gabriel Bagradian trat zu der Musterungskommission und legte die Hände auf Ter Haigasuns Schultern. Gut, dass ich Sie sehe, Gabriel Bagradian. Ich habe eine Frage an Sie. Die beiden Ärgsten sind ja verschwunden. Oskanian und Kilikian, meine ich. Und einige andere noch. Kilikian ist tot. Meine Frage an Sie. Haben die Schurken ein Recht, gerettet zu werden? Müsste ich sie nicht zurückjagen? Hatten wir ein Recht, gerettet zu werden? Und sind wir die Retter? Jedenfalls haben wir als Gerettete kein Recht, irgendwen von der Rettung auszuschließen. Gut. Ich wollte mich nur vergewissern. Es freut mich, Gabriel Bagradian, dass wir auch jetzt noch derselben Ansicht sind, wie wir es immer waren. Ihre Pflicht ist getan und gesegnet. Die meine noch nicht. Gehen Sie mit Gott und ruhen Sie sich aus. Ich werde auf dem Gishan sein. Vielleicht sehe ich mich hier noch einmal nach Ihnen um, Ter Haigasun. Hallo, Abakian. Warum diese Mühe? Sieht ja so aus, als gingen wir auf eine üppige Vergnügungsreise nach Ägypten. Effendi, das sind die Sachen von Madame Bagradian, die ich hier auf die Jeanne d'Arc bringe. Ich brauche noch einmal Ihre Hilfe, Abakian, mein Freund. Der Konteradmiral hat mich eingeladen, an seiner Tafel zu speisen. Ich werde also mit einer Menge von gleichgültigen Leuten stundenlang reden müssen, erzählen, prahlen oder bescheiden tun. Alles gleich peinlich. Eine neue Gefangenschaft jedenfalls. Ich will das nicht. Verstehen Sie, Herr Kern? Ja. Ich will diese 3 Tage wenigstens allein sein. Ganz und gar allein. Und deshalb werde ich nicht an Bord der Jeanne d'Arc gehen, sondern auf den Transportdampfer. Dort gibt es nur wenige Offiziere. Man wird mir wohl eine eigene Koje zuweisen und ich werde Ruhe haben. Sie beleidigen damit den Konteradmiral. Das ist es, ja. Sie lassen sich sofort in meinem Namen melden und entschuldigen mich mit irgendeinem einleuchtenden Grund. Sagen Sie, das Transportschiff sei mit unseren unsichersten Leuten besetzt, die keine Aufsicht haben. Da habe ich es übernommen. Dann werden wir uns jetzt ein paar Tage nicht sehen. Höchste Zeit, Abakian. Die Barkasse der Jeanne d'Arc dürfte keine neue Fahrt machen. Behalten Sie die Papiere vorläufig bei sich. Die Einschiffung für das Transportschiff würde noch stundenlang dauern. Langsamen Schrittes schlenderte Gabriel Bagradian auf den Bergpfad zu. Er musste am Sammelplatz vorbei, wohin man die Ausgesonderten schickte, damit sie dem begünstigteren Volksteil nicht im Wege stünden. Nunik und die anderen Klageweiber saßen auf ihren Säcken, deren Moderschätze sie jetzt von der Heimat fort auf einen fremden Erdteil zu entführen gedachten. Ungerührt durch das Gewesene, unbekümmert um das Künftige, sangen die Prophetenhäupter vor sich hin. Gerade dieses Summen aber machte Gabriel das Herz schwer. Es lockte Stefan herbei. Er ging den Bergpfad immer weiter, um den Gesang der Blinden nicht mehr hören zu müssen. Endlich blieb er verwundert stehen. So weit war er schon den Berg emporgeraten. Er konnte von hier alles genau betrachten. Das Gewimmel bei den Klippen unten und die 5 blaugrauen Schiffe, regungslos erstarrt in der dicken Schmelzflut. Der Transportdampfer lag am weitesten draußen. Der Gishan am nächsten. Ich habe sehr, sehr viel Zeit. Dies aber hätte er nicht denken dürfen. Ja, er hätte sich an diesem Ort ebenso wenig niederlassen dürfen wie ein Halberfrorener im Schnee. Gabriel Bagradian öffnet ruhig die Augen. Sein Blick sucht das schwankende Bild, das er soeben verlassen zu haben glaubt. Die belebtere Brandung umhüpft die menschenleeren Klippen. Der Gishan hat schon beigedreht. Die anderen Schiffe des Geschwaders ziehen ihm voraus. Die Jeanne d'Arc manövriert sich langsam in den Kern dieser Figur. Der Tigersohn, hat er nichts bemerkt? Nein. Wer glaubt mich auf der Jeanne d'Arc? Jetzt springt Gabriel auf und beginnt zu rufen und mit den Armen zu kreisen. Doch seine Stimme trägt nicht und seine Bewegungen sind nicht die eines Verzweifelten. Die Sonne trifft zur Frist den Vorsprung des Ras El Khansir und die Steilwände des Musadag liegen im tiefen Schatten. Ich werde einen höheren, freigelegenen Punkt ersteigen. Und aus meinem Rock eine Fahne machen. Gabriel tritt auf den Felsvorsprung, um den Mantel in weiten Kreisen über dem Kopf zu schwenken. Kaum aber hat er damit begonnen, lässt er die Arme wieder sinken. Und er weiß zugleich das erste Mal mit blitzhafter Klarheit, dass er ja gar nicht von den Schiffen gesehen werden will. Dass seine Lage kein unheilvoller Zufall ist, sondern eine tiefe Entscheidung, die nicht nur Gott allein getroffen hat, sondern auch er selbst. Aber wovon werde ich leben? Er greift in die Taschen seines Überrocks. 3 Weißbrötchen und 2 Tafeln Schokolade, das ist alles. In den Taschen des Leibrocks findet er nichts Rechtes. Die Karte des Daimler-Check, ein paar alte Briefe und Aufzeichnungen, eine leere Zigarettenschachtel und dann die Münze des Agari Fat Bereket mit der griechischen Aufschrift »Dem Unerklärlichen in uns und über uns«. Er verlässt den Meeresausblick. Der Schlaf vorhin ist kein gewöhnlicher Schlaf gewesen. Dieser Schlaf war vorgesehen, um seiner Schwachheit zu helfen, damit er seine Bestimmung erfüllen könne. Ohne ihn wäre er zurückgesunken. Doch Gott hat etwas anderes mit ihm vorgehabt. Nun kennt er das Vorhaben in seiner ganzen Tiefe. Armenier sein ist eine Unmöglichkeit. Zwischen Stadtmulde und Haubitzkuppe liegt der große Friedhof. 400 Gräber haben in der mageren Erde dennoch Platz gefunden. Die aus der ersten Zeit tragen unbehauene Kalkblöcke und Platten mit schwarz gemalten Inschriften. Die späteren sind nur mehr durch leere Holzkreuze bezeichnet. Gabriel tritt zu Stefan. Der Aufwurf des Grabes ist noch ziemlich frisch. Wann haben sie ihn nur gebracht? Am 30. Tage. Und heute ist der 41. Und wann war es, als er mich hier oben schlafend überraschte? Jetzt überrasche ich ihn wieder. Und wir sind wie damals allein auf dem Musadag. Jetzt haben sie mein Fehlen entdeckt. Jetzt rufen sie mich. Auf die Schüsselterrasse. Ein Feuer anzünden. Vielleicht. Vielleicht. Beim ersten Schritt aber fährt er zurück. Auf der Erde kriechend nähert es sich in einem Halbkreis. Sind es die wilden Hunde? Doch keine Augen glühen in der Dämmerung. Der kriechende Halbkreis erstarrt. 10 Schritt entfernt. Gabriel tut, als merke er nichts, blickt in die Luft, macht einen Schritt zurück und duckt sich hinter Stefans Hügel. Doch unvermutet blitzt es von der Seite auf. 1, 2, 3 Mal. Gabriel Bagradjan hatte Glück. Die 2. Türkenkugel durchschmetterte ihm die Schläfe. Er klammerte sich ans Holz, riss es im Sturze mit und das Kreuz des Sohnes lag auf seinem Herzen. Zachor Toreda Zamrana Mana Gukanu Gerta Zachor Torera Zamran Mana Gukanu Gerta Vahat Eluche Vechkunenan Gukanu Gerta Vahat eluche vechkunenan Die 40 Tage des Musa Dag. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Franz Werfel. Zweiter Teil: Untergang, Rettung, Untergang. Es sprachen Gabriel Bagradian, Alexander Fehling, Thea Heigersohn, Vincent Leitersdorf, Johannes Lepsius, Josef Ostendorf, Geheimrat Andreas Schmidt, Juliette Bagradian, Valerie Ceplanova, Gonzague Maris, David Rott, Aram Thomasian, Christian Grashof, Thomas Kebusian, Peter Kurt, Samuel Avakian, Lukas Rüppel, Stefan Bagradian, Florian Krupp, Heik, Andreas Helgi Schmid und als Erzähler Sebastian Blomberg. In weiteren Rollen Edgar M. Böhlke, Isaac Dentler, Nico Eleftheriadis, Kai Green, Horst Hildebrand, Thomas Huber, Torben Kessler, Oliver Kraushaar, Andreas Leupold, Sebastian Miro und Stefan Viering. Musik: Araik Bartikian und David Cook-Hermann. Gesang: Meliné Popovian. Ton und Technik: Daniel Sänger und Sonja Röder. Sowie Martin Selig und Alexander Brennecke. Regieassistenz: Christina Hoch. Hörspielbearbeitung und Regie: Kai Green. Produktion: Südwestrundfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Hessischen Rundfunk 2015. Ein Gied zerreda ta paragan gukanu Dramaturgie: Andrea Oetzmann.